Durch die farbig verglasten Fenster fällt auch zum Mittag Halbschatten statt Licht auf die lange Tafel. Rings um die Tafel sitzen ihr Mann, der Sohn mit seiner Frau und die Enkelin, oft auch Freunde und Kollegen aus Berlin, Genossen oder wie heute die Besucherin, dann die Köchin und schließlich der Gärtner. Während der Vorsuppe spricht ihr Mann über dies und das, ihr Sohn über jenes, die Schwiegertochter wirft etwas ein, die Besucherin schweigt, der Gärtner schweigt, die Köchin serviert den Hauptgang, sie selbst ergänzt, die Schwiegertochter fragt nach, der Sohn sagt, das halte ich nicht für möglich, ihr Mann sagt aber ja, sie selbst sagt, gar nicht so uninteressant und nehmen Sie sich doch noch ein paar Kartoffeln. Die Besucherin sagt, nein, danke. Der Gärtner schweigt, die Enkelin schüttelt den Kopf, der Sohn sagt, her damit. Die Schwiegertochter, es hat sehr gut geschmeckt. Sie selbst sagt, ja wirklich. Der Gärtner sagt, danke. Die Köchin, die Suppe war ein wenig versalzen. Der Sohn sagt, überhaupt nicht. Die Köchin stellt die schmutzigen Teller übereinander und balanciert sie hinaus in die Küche. Mit kleinen Schüsselchen auf einem Tablett kommt sie wieder, das Kompott wird verteilt, alle löffeln, Ruhe kehrt ein, die Türklinke wird von außen niedergedrückt, gibt ein metallenes Seufzen von sich, der Nachbarjunge will die Enkelin zum Spielen abholen. Er bleibt beim Ofen stehen und wartet, bis alle mit dem Essen fertig sind. Die Besucherin setzt das Kompottschälchen an die Lippen und schlürft den Saft aus. Die Schwiegertochter sagt zu der Kleinen, aber erst hilfst du abräumen. Ihr Mann sagt, na dann. Sie selbst nickt der Köchin zu, alle erheben sich und verlassen in die oder jene Richtung den Raum. Ich kehre heim. Nein, sie und ihr Mann sind nicht nach Deutschland heimgekehrt, sondern sie wollten dies Land, und es war nur zufällig das, dessen Sprache sie sprachen, heimholen in ihre Gedanken. Wollten sich aus den deutschen Trümmern endlich irgendeinen Boden unter die Füße ziehen, der nicht mehr trügerisch wäre. Alt würden zwar ihre Körper, jung aber bliebe noch für lange Zeit die Hoffnung auf Erlösung der Menschheit von Habgier und Neid. Sterblich seien die Fehler der Sterblichen, unsterblich aber ihr Werk. Nun muss es gerade der junge Arzt sein, bei dem sie und ihr Mann einmal im Jahr ihre alt gewordenen Körper untersuchen lassen, der sich des Staates bedient, um die Gründer des Staats zu beerben. Wieder einmal ist es soweit, dass die unsichtbare Armee mit sich selbst entzweit, lautlos ihre unsichtbaren Lanzen und Schilde gegeneinander schlägt. Vielleicht werden die Jungen, die den Feind nur noch aus den Berichten der Alten kennen und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, tatsächlich bald zu ihm überlaufen. Und sei es auch nur, um nach so langem Belagerungszustand endlich einmal wieder handgreiflich zu werden. Sind ihr im altgewordenen Mund auch die Worte alt geworden, ohne dass sie es gemerkt hat? Nach dem Abendbrot werden unten in der Diele die Gartenstühle aufgebaut, damit alle gemeinsam die Fernsehnachrichten sehen können. Sie und ihr Mann, der Sohn, die Schwiegertochter, die Kleine, die Besucherin, diese oder jene Freunde, die im Badehaus untergebracht sind, manchmal auch die Köchin. In den Nachrichten ist vom Einbringen der Ernte die Rede. Bauern stehen zwischen Stoppeln im Staub und reden vom Plan soll. Mähdrescher werden gezeigt und Silos. Fremde Worte, die ihnen nicht selbst im Mund gewachsen sind, entlassen die Bauern dort in den Staub der Felder, wo sie im Mittelpunkt stehen müssen. Seit ihrer Rückkehr nach Deutschland hatte all ihre Leidenschaft dem Versuch gegolten, durch die Buchstaben hindurch ihre Erinnerungen in die Erinnerungen anderer zu verwandeln, ihr Leben auf dem Papier wie auf einer Fähre in andere Leben überzusetzen. Mit den Buchstaben hat sie manches an die Oberfläche geholt, was ihr bewahrenswert schien, anderes in die Versunkenheit zurückgestoßen, was wehtat. Jetzt weiß sie nicht mehr, ob die Auswahl selbst schon der Fehler war. Denn das, was sie ihr ganzes Leben lang vor ihrem inneren Auge hatte, sollte doch eine ganze Welt sein, keine halbe. Ja, heißt es einige Tage später in einem Schreiben der Gemeindeverwaltung, auch sie könne ihr Haus gern käuflich erwerben, allerdings nicht den Grund, auf dem es steht, und das Badehaus würde, wenn sie es wünsche, auf Staatskosten auf die obere Wiese versetzt, um dem Arzt den Seezugang zu ermöglichen, ihr aber gleichfalls Genüge zu tun. Sie nimmt den Bogen aus der Maschine, auf dem das eine oder andere Wort steht und das eine oder andere Wort nicht steht, legt ihn auf den flachen Stapel der schon geschriebenen Seiten ihres neuen Buchs, nimmt ein Blatt Bütten aus der Schublade, spannt es ein und antwortet der Gemeindeverwaltung: Ja, sie wünsche gleichfalls, ihr Haus zu kaufen und wünsche selbstverständlich, dass man das Badehaus nach oben versetzt. Mit sozialistischem Gruß.